Aufgabe 14a. Firma Bachmann und Söhne, Kowalski am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Krämer. Sie haben gestern meine Wohnung besichtigt. Es geht um den Auftrag zum Laminat verlegen und Türen abschleifen. Also, ich möchte den Auftrag ändern. Einen Moment bitte. Herr Bachmann ist im Moment nicht im Haus, aber er kommt in etwa 2 Stunden zurück. So lange kann ich nicht warten. Es ist dringend und später habe ich keine Zeit mehr. Gut, dann sagen Sie mir doch, welche Änderungswünsche Sie haben und ich gebe das dann an Herrn Bachmann weiter. Eine Sekunde, ich suche den Auftrag kurz raus. Gut, ich warte. Ich bin wieder am Apparat. Also, bei der Besichtigung hatte ich mich doch für das Laminat im Landhausstil entschieden, in der Farbe Eichegrau. Ja, das ist richtig. Eichegrau, Echtholzoptik, 10 mm Stärke. Genau. Aber jetzt habe ich es mir anders überlegt. Diese Farbe gefällt mir doch nicht so gut. Und sie ist auch nicht hell genug für meine Möbel. Ich möchte lieber das Laminat in der Farbe Sommerbuche hell. Davon hatte mir Herr Bachmann auch ein Muster gezeigt. Gut, das habe ich notiert. Sommerbuche hell. So, und dann müssten die Fußleisten natürlich auch in dieser Farbe beschafft werden. Also ändern Sie das bitte auch. Das habe ich ebenfalls notiert. Haben Sie denn noch weitere Änderungswünsche? Ja, die habe ich. Ich möchte nun auch nicht mehr, dass alle Türen gestrichen werden. Die Küchentür kann so bleiben. Die werde ich anders gestalten. Vermerken Sie das bitte. Das bedeutet also eine Tür weniger streichen. Gut, das habe ich notiert. Außerdem möchte ich, dass Sie das Wohnzimmer auch noch neu streichen. Ich habe es mir gut überlegt. Die aktuelle Farbe ist nicht warm genug. Oh, das bedeutet aber, dass wir noch einmal zu Ihnen kommen müssten. Für ein neues Angebot sind ja die Wände zu prüfen und Sie können sich dann nochmal die verschiedenen Farbmuster anschauen. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe morgen Vormittag Zeit. Es muss aber schnell gehen. Die Renovierung darf nicht länger als eine Woche dauern. Bis wann können Sie dann ein neues Angebot erstellen? Das kann ich Ihnen im Moment nicht genau sagen, aber ich leite alles an Herrn Bachmann weiter und er meldet sich dann noch heute Nachmittag bei Ihnen. Gut, einverstanden. Vielen Dank. Wir danken Ihnen. Auf Wiederhören, Frau Krämer.